wer ich bin, woher ich komme. Leute, dreimal dürft ihr raten, es ist Manolo aus WK, voller Eifer durchzustarten. Kriegt er das hin, mit einem Song direkt von 0 auf 1 zu charten? Nein, so war es auch nicht geplant, doch wird schon Nummer 2 erwarten. Spaß beiseite, ich rap, solange es Flash und Leute Arme zeigen. Rap ist jeder Check, das ist ne ganz andere Kragenweite. Da ich nicht nur phasenweise tags und nachts am Parts arbeite, mir so auf meine Art und Weise Hip-Hop auf die Fahne schreibe. Versuche halt, ich selbst zu bleiben, ein korrekter Mensch zu sein. Immer gut, genau und super drauf, bin kein Menschenfeind. Bin gern unter Leuten, will nicht alleine sein wie Händchen klein. Werd bei jeder Kleinigkeit zum Perfektionisten, häng mich rein. Überdimensional wie ein Zwerg mit Riesennamen. Mach es ordentlich und sauber, so wie Kehrmaschinenstraßen. Yeah. Solltest du dich nochmal fragen, wer war der MC des Abends? Manolo, Alter, komm schon, merk dir diesen Namen. Yeah. Hi, mein Name ist Wer? Mein Name ist Wie? Mein Name ist Manolo. Hi, mein Name ist Wer? Mein Name ist mein Name ist Manolo. Hi, mein Name ist Wer? Mein Name ist Wie? Mein Name ist Manolo. Hi, mein Name ist Wer? Mein Name ist Wie? Mein Name ist Manolo. Ihr wollt meinen Namen wissen? Klar, den verrate ich. Yeah. Du brauchst Hilfe? Kein Problem, ich berate dich. Denn dieser Junge ist einfach weltmeisterlich wie Spanier. Seine yeah. Raps sind sicher niemals billig, so wie Kaviar. Ich will zeigen, was ich kann, während ihr anwesend seid. Noch bin ich unbekannt wie mein letzter Anruf in Abwesenheit. Yeah. Doch das juckt mich nicht, wie ein abgewendeter Mückenstich. Ohne mich wär abfuck, wie wenn ich morgen Krücken krieg. Sorge immer vor Aufsehen, davon kannst du ausgehen. Mit diesem Aussehen, Frauen wollen mit ihm ausgehen. Er ist gebildet. Liebt seine Familie und den Sport. Rap ohne ihn macht keinen Sinn, wie Basketballspiel ohne Korb. Ja, so ist das, denn ich glänze wie Teuter mit Paraden. Man spricht vom Urlauber, Urraucher, effektiv wie Granaten. Gemeint yeah. ist der Rapper mit dem Megastyle und sein Name. Von wem ist wohl die Rede? Es ist Gemini der Osmane. Hey. Mein Name ist Wer? Mein Name ist Wie? Mein Name ist Gemini. Hey. Mein Name ist Wer? Mein Name ist Wie? Mein Name ist Gemini. Hey. Mein Name ist Wer? Mein Name ist mein Name ist Gemini. Mein Name ist Wer? Mein Name ist Wie? Mein Name ist